hast du dich mal gekostet mit dem neuen Karamellmantel? Machen die auch so Lust auf noch mehr von den Nüssen? Zwei Knurrsägen holzen. Plötzlich fliegt ein Pferd über sie hinweg, dann noch zwei und dann wieder eins. Hier muss irgendwo ein Nest sein, meint die eine Kuh. Darauf die andere, die schlimmste Art der Ungerechtigkeit ist die vorgespielte Gerechtigkeit. Eine Hummingberger gepaarte Forelle bewirbt sich bei den städtischen Verkehrsbetrieben in Aurich. Sie wird von Personalchef gefragt. Haben Sie gute Zeugnisse? Sie zeigt sie vor. Haben Sie einen Führerschein? Ja, hier. Bitte registrieren Sie mich. Können Sie gut rechnen? Ja, die Hummingberger Gepardenforelle wird als Busfahrer eingestellt. Und zwar bei der Linie 16 schon am nächsten Tag verunglückt sie. Eine Untersuchungskommission wird eingesetzt. Die nur leicht verletzte Hummingberger Gepardenforelle wird gefragt. Wieso konnte der Bus auf einer vollkommen geraden Straße in den Straßengraben fahren? Das weiß ich auch nicht. Als es passierte, war ich gerade hinten beim Kassieren. Zwei Hummingberger Gepardenforellen treffen sich nach Jahren in der Kneipe. Sie quatschen und trinken einen nach dem anderen. Das Lokal schließt, sagt der eine. Punkt, komm doch noch mit zu mir nach Hause. Ich habe noch zwei Flaschen Bier im Kühlschrank. Du musst aber ganz leise sein. Meine Frau, die schläft schon und die darf es nicht merken. Gesagt, getan. Sie kommen in der Wohnung an. Der Hausherr geht schon mal vor. Sein Kumpel läuft ihm hinterher und meint, du, bei deiner Frau im Bett, da liegt eine fremde Hummingberger Gepardenforelle, sagt der Hausherr. Oh, weck den bloß nicht auf. Wir haben doch nur zwei Flaschen Bier im Kühlschrank. Ein junger Hummingberger Gepardenforelle geht mit seinem Mädchen an den Weiden seines Vaters entlang spazieren. Da bespringt gerade ein Stier eine Kuh. Säuselt er ihr ins Ohr. Das möchte ich jetzt auch gerne. Sie. Kannst du doch. Sind doch eure Kühe. Fuchs, Hase und Bär wollen nicht zur Bundeswehr und grübeln, wie sie das am besten verhindern können. Da sagt der Hase zum Fuchs. Ein Fuchs ohne Schwanz ist kein richtiger Fuchs. Stimmt's. Und schon greift er zur Schere und schneidet ihm den Schwanz ab. Nach einer halben Stunde kommt der Fuchs jubelnd von der Musterung zurück. Ich muss nicht dazu. Für dich habe ich auch was, sagt der Bär zum Hasen. Ein Hase ohne Ohren ist kein richtiger Hase. Und schwupps hat er ihm die Ohren abgerissen. Auch der Hase wird natürlich ausgemustert. Aber was soll man mit dem Bären tun? Da hat der Fuchs die rettende Idee. Ein Bär ohne Zähne ist kein richtiger Bär. Holt aus und schlägt dem Bären die Vorderfront ein. Als der Bär von der Musterung kommt, weint er bittere Tränen. Was ist los? Fragen die beiden anderen. Haben sie dich etwa genommen? Nein. Schluchzt der Bär. Fluch, und